Von den Wohltaten, viertes Buch, 1-8. 1. Von allem, was ich abgehandelt habe, mein Ebutius Liberalis, will mir nichts so notwendig und nichts so sehr, wie Sallustius sagt, der sorgfältigen Behandlung wert dünken, als was ich jetzt unter Händen habe. Ob nämlich Wohltaten zu geben und Dank zu erwidern, etwas an und für sich Wünschenswertes sei. Es gibt Leute, welche bei der Achtung für das Edle immer das Vorteilhafte davon im Auge haben und die keinen Sinn haben für die Tugend, wenn sie nichts einträgt. Dieselbe hat aber nichts Großes in sich, wenn sie irgendwie einen Markt treibt. Denn was ist doch unedler, als wenn man berechnet, um welchen Preis man tugendhaft sein werde. Da die Tugend weder durch Gewinn anlocken noch durch Verlust abschrecken will und so weit entfernt ist, einen Menschen durch Hoffnungen und Versprechungen zu bestechen, dass sie im Gegenteile auf Opferungen für sich verlangt und gar oft sich freiwillig darbietet. Der Eigennutz muß da niedergetreten werden, will man zu ihr gelangen. Mag sie dich rufen und hinschicken, wohin sie will, ohne alle Berücksichtigung des Kostenpunktes. Ja, zuweilen darf man auch sein Blut nicht sparen, um ihre Bahn zu wandeln, und nie darf man ihr Gebot ablehnen. Und was habe ich denn davon, fragt man, wenn ich hier eine tapfere, dort eine wohltätige Tat vollbracht habe? Dass du sie getan hast, versprochen wird dir außerdem nichts. Kommt zufällig ein Vorteil dazu, so hast du es unter die zufälligen Einnahmen zu rechnen. Der Preis für edle Taten liegt in ihnen selbst. Wenn das Edle um sein Selbst willen erstrebt werden muß, Wohltun aber etwas Edles ist, so kann es damit nicht anders gehalten werden, weil es ja gleicher Natur ist. Dass aber das Edle um sein Selbst willen erstrebt werden müsse, ist vielfältig und mehr als genug erwiesen worden. 2. Von dieser Seite haben wir einen Kampf mit der genusssüchtigen und Gemächlichkeit liebenden Sekte der Epikureer, die an ihren Tafeln philosophieren und bei denen die Tugend eine Dienerin des Vergnügens ist. Dem gehorcht sie, dem frönt sie, das erkennt sie über sich. Es gibt, sagt sie, kein Vergnügen ohne Tugend. Aber warum steht es denn vor der Tugend? Meinst du, es handle sich um den Rang? Über die Sache überhaupt und über das, was sie vermöge, ist die Frage. Sie ist nicht Tugend, wenn sie etwas vor sich leiden kann. Ihr gebührt der Vorrang, sie muß vorangehen, herrschen, oben anstehen. Du willst, sie soll sich das Losungswort geben lassen. Was hast du denn dagegen, erwidert man. Auch ich behaupte ja, ohne Tugend gebe es kein glückliches Leben. Das Vergnügen selbst, dem ich nachgehe, dem ich mich zu eigen gegeben habe, missbillige und verwerfe ich, wenn sie nicht dabei ist. Die einzige Streitfrage ist, ob Tugend Ursache des höchsten Gutes oder ob sie selbst höchstes Gut sei. Gesetzt, dies sei auch die einzige Frage, meinst du, es handle sich dann nur um die Veränderung des Ranges? Wiewohl, das ist gerade Verwirrung und offenbare Verblendung, wenn man das Letzte vor das Erste setzt. Nicht das ist mein Unwille, dass man die Tugend hinter das Vergnügen stellt, sondern dass man sich überhaupt in eine Zusammenstellung der Tugend mit dem Vergnügen einlässt. Jene ist eine Verächterin und Feindin desselben und, himmelweit davon abstehend, ist sie der Anstrengung und dem Schmerze mehr befreundet und dem männlichen Ungemache als diesem weibischen Gute. 3. Das musste ich einschalten, mein Liberales, weil, wovon jetzt die Rede sein soll, Wohltaten zu erweisen, Sache der Tugend ist, die größte Niederträchtigkeit aber, wenn man sie aus irgendeinem andern Grunde erweiset, als damit man sie gegeben habe. Denn würden wir in der Hoffnung der Wiedererstattung geben, so gäben wir eben dem Wohlhabendsten, nicht dem Würdigsten. Wir sollen nun aber doch wohl dem Armen eher geben als einem Reichen, bei dem es nicht gut angelegt wäre. Das ist keine Wohltat, wo man auf die Vermögensverhältnisse sieht. Überdies, wenn uns der bare Eigennutz antreiben dürfte, dienstwillig zu sein, so müssten die, so es am leichtesten könnten, am allerwenigsten Wohltaten erweisen, die Reichen nämlich und die Mächtigen und die Könige, die fremder Hülfe nicht bedürfen. Die Götter aber würden die vielen Gaben, die sie ohne Unterlass Tag und Nacht spenden, nicht geben, denn allgenugsam ist ihr Wesen und sie stehen ohne Bedürfnis, ohne Gefahr, unverletzlich da. Darum werden sie keinem eine Wohltat geben, wenn man nur darum gibt, weil man auf sich selbst und seinen Vorteil sieht. Das ist nicht Wohltätigkeit, sondern Wucher, wenn man sich danach umsieht, nicht wo die Wohltat am besten angebracht sei, sondern wo man den reichsten Ertrag habe und am leichtesten etwas wegschnappen könne. Da nun die Götter davon weit entfernt sind, so folgt daraus, dass sie freigebig seien. Denn wenn der Nutzen des Gebers der einzige Grund ist, eine Wohltat zu geben, für die Gottheit aber von uns aus kein Nutzen zu hoffen, so hat die Gottheit keinen Grund, wohltätig zu sein. 4. Ich weiß, was man hierauf erwidern wird, nämlich, ja, die Gottheit gibt auch keine Wohltaten, sondern sorglos und unbekümmert um uns, abgekehrt von der Welt, tut sie etwas anderes oder, was dem Epikur die höchste Glückseligkeit scheint, tut nichts und ist ebenso weit entfernt, wohl zu tun, als wehe zu tun. Wer so antworten kann, der vergisst wohl ganz die Stimmen der Flehenden und dass alle Welt die Hände zum Himmel aufhebt und in besonderen und öffentlichen Angelegenheiten Gelübde emporsendet. Das täte doch wahrlich niemand und es hätten sich doch wohl nicht alle Sterbliche einstimmig dazu verstanden, so toll zu sein, dass sie zu tauben Wesen und unwirksamen Göttern schrien, wenn sie nicht die Erfahrung gemacht hätten, daß, bald von selbst dargeboten, bald auf Bitten verliehen, von den Göttern Wohltaten kamen, ansehnlich erwünscht und, weil sie gerade zu rechter Zeit kamen, mächtig drohende Besorgnisse hebend. Und wer ist so unglücklich, so versäumt, wer ist so sehr ein Stiefkind des Glückes und zur Strafe geboren, daß er von der Götter hoher Mildtätigkeit noch keine Erfahrung gemacht hätte? Frage nur genauer nach bei jenen Klägern über ihr Geschick, bei jenen Unzufriedenen, so wirst du finden, sie sind keineswegs ganz ausgeschlossen von den Wohltaten der Götter. Es ist kein Mensch, auf den aus jenem Urquelle der Güte nicht etwas geflossen wäre. Sagst du aber, das ist nicht viel, was an die so geboren werden, gleich ausgeteilt wird, so erwidere ich, wenn wir absehen davon, was aus der Teilung nach einem ungleichen Maßstabe folgt, ist es denn wenig gegeben von der Natur, wenn sie sich selbst gegeben hat, nämlich zur Anschauung und zum Genusse. 5. Die Gottheit gibt keine Wohltaten. Nun, woher kommt denn das, was du besitzest, was du gibst, was du versagst, was du bewahrst, was du gewinnst, woher all das Unzählige, was zur Lust ist für Auge und Ohr und Gemüt, woher dieser Überfluss, der auch zu unnötigem Genusse die Mittel darbietet, denn nicht nur für unsere Bedürfnisse ist gesorgt, wie Schoßkinder werden wir geliebt. So vieles Baumwerk mit den mannigfaltigsten Obstarten, so viele gesunde Kräuter, so viele und mannigfaltige Speisen, die Jahr aus, Jahr ein abwechseln, so daß auch ohne Anbau die Länder ungesuchte Nahrungsmittel darbieten. Dann Tiere jeglicher Art, die einen auf dem trockenen und festen Lande, die andern im Wasser geboren, wieder andere in der Luft umherfliegend, dass jeglicher Teil der Natur uns irgendwie seinen Zoll darbringen muß. Hier Flüsse, die in lieblichen Krümmungen die Fluren umgeben, dort Ströme, die dem Handel eine Straße anweisen, die in weitem und schiffbarem Laufe dahinfließen, aus denen manche Gegenden zu bestimmten Zeiten wunderbares Wachstum gewinnen, wenn durch das plötzliche Anschwellen der Gebirgswasser im Sommer Dürre und unter einem glühenden Himmelsstriche liegende Strecken bewässert werden. Dann die Adern der Heilquellen und an den Meeresküsten die Ausströmung warmer Wasser. Du mächtiger Karius, du auch, der du in Meereswogengetön dich hebst, o Benacus! 6. Hätte dir jemand ein paar Hufen Landes geschenkt, so würdest du sagen, du habest eine Wohltat empfangen. Aber wenn unermeßliche Strecken von Ländern weit und breit sich dir ausdehnen, da willst du nichts von einer Wohltat wissen, die du empfangen hättest? Wenn jemand dir Geld geschenkt und, weil du darauf so viel hältst, deine Kasse gefüllt hätte, das würdest du eine Wohltat nennen. Und siehe, sieh, die Gottheit hat dir so viele Bergwerke aufgeschlossen, so viele Flüsse aus der Erde hervorspringen lassen und überdies solche, die in ihrem Laufe über Goldsand hinrollen. Ungeheure Massen von Silber, von Erz, von Eisen sind an allen Orten unter dem Boden, und sie hat es dir möglich gemacht, solche aufzuspüren, und hat dir auf der Oberfläche des Erdbodens da und dort Spuren des verborgenen Reichtums aufgestellt. Und da willst du doch nicht sagen, du habest eine Wohltat von ihr empfangen? Wenn man dir ein Haus schenkte, wo hier und da blinkender Marmor angebracht wäre, mit zierlichen Decken, golden und farbig eingelegt, würdest du das nicht ein ansehnliches Geschenk nennen? Und siehe, ein mächtig großes Wohnhaus, wo nicht Brand und Einsturz zu fürchten ist, hat die Gottheit dir aufgebaut, wo du nicht schwaches Getäfel findest, dünner als die Säge, welche die Bretter dazu schneidet, sondern solide Massen des köstlichsten Gesteins, durchaus von mannigfaltigem, zierlichem Stoffe, wovon du kleine Stückchen schon bewunderst. Und eine Deckenwölbung, die anders bei Nacht, anders bei Tage glänzt. Und da redest du nicht von Geschenken, die du empfangen? Und obwohl du das, was du hast, hoch anschlägst, so willst du, recht wie ein undankbarer Mensch, es doch niemanden zu verdanken haben? Und woher hast du denn diesen Atem, den du schöpfest, woher dieses Sonnenlicht, bei dem du deine Lebenstätigkeit einrichtest und ordnest? Woher das Blut, durch dessen Umlauf deine Lebenswärme zusammengehalten wird? Woher das, was deinen Gaumen mit ausgesuchtem Wohlgeschmacke weit über das Bedürfnis hinaus reizt? Woher diese Reizmittel, wenn du dich schon müde genossen hast? Woher diese Ruhe, in der du ganz locker und schlaff wirst? Musst du nicht, wenn du dankbar bist, sagen, ein Gott gab uns so friedliche Ruhe, Gottheit, wird er auch stets mir sein, an seinem Altare soll manch jugendlich Lamm aus meiner Herde ihm fallen. Sein ist die Huld, dass die Rinder umher, wie du schauest, mir schweifen, dass ich selbst, wie ich will, mich freue des ländlichen Segens. Und dieser Gott hat nicht nur ein paar Stücke Rinder, sondern er hat auf der ganzen weiten Erde Zugvieh ausgeteilt. Er ist's, der den überall schweifenden Herden Futter gibt, der durch die Auen des Sommers für die Winterfütterung sorgt, der nicht nur auf der Haberrohrpfeife zu blasen und ein ländliches, kunstloses Liedchen nicht ohne Lust zu leiern uns fähig gemacht, sondern auch so viel Künstliches, so viel Mannigfaltiges in den Stimmen, so viele Töne aufgebracht hat, die teils durch unsere Stimme, teils durch Werkzeuge eine Musik bilden. Denn man darf auch das, was wir erfunden haben, nicht unser Werk nennen, so wenig als dass wir wachsen und die dem Körper eigentümlichen Verrichtungen zur bestimmten Zeit zusammenwirken. Nimm das Schieben der Zähne bei den Kindern, nimm das Reifen der Mannbarkeit zu den Jahren der Entwicklung und des Überganges auf eine kräftigere Altersstufe und wie endlich der letzte Zahn der Entwicklung des Jugendalters eine Grenze setzt. Eingepflanzt sind in uns die Keime aller Lebensalter und alles Wissens, und die erziehende Gottheit ruft die geistigen Anlagen aus ihrer Verborgenheit hervor. 7. Solches entgegnet man, tut an mir die Natur. Siehst du nicht, dass du bei dieser Wendung nur einen andern Namen für die Gottheit aufstellst? Was ist denn die Natur anders als die Gottheit und die göttliche Vernunft, die ins Ganze der Welt und ihre Teile verwoben ist? So oft du willst, kannst du ihn, den Urheber unserer Welt, anders benennen. Du kannst ihn richtig Jupiter, den Allgütigen und Allgewaltigen, nennen und den Donnerer und den Stehendmacher, wenn er schon nicht, wie die Geschichtsschreiber melden, davon, dass er nach dargebrachtem Gelübde die Römerheere in ihrer Flucht zum Stehen brachte, sondern deshalb, weil ihm das Bestehen aller Dinge zu danken ist, der Stehendmacher und Gründer heißt. Du hast auch nicht Unrecht, wenn du ihn das Schicksal nennst, denn wenn das Schicksal nichts anderes ist als die ineinandergreifende Kette der Ursachen, so ist er die allererste Ursache, von der die übrigen abhängen. Namen, wie du willst, wenn sie nur den Begriff und die Kraft des Göttlichen ausdrücken, kannst du ihm eigens beilegen. Seine Benennungen können so zahlreich sein als seine Gaben. 8. Ihn, den Gott, der der Urheber der Welt und der Geber aller Gaben ist, betrachten die unsrigen auch als Vater, Lieber, Bacchus und als Herkules und als Mercurius. Als Vater lieber, weil er der Allvater sei, weil von ihm zuerst die Kraft des Samens erfunden ward, wodurch für Bedürfnis und Lust zugleich gesorgt sein sollte. Als Herkules, weil seine Kraft unüberwindlich sei und sich im Feuer verjüngen werde, wenn sie durch Wirken und Schaffen einmal ermüdet wäre. Als Mercurius, weil Berechnung und Zahl und Ordnung und Wissen seine Sache ist. Wohin du dich wenden magst, wirst du ihn dir entgegentreten sehen. Es ist nichts, worin er nicht wäre. Er selbst webet in seinen Werken. Es ist also umsonst, undankbarer Sterblicher, dass du sagst, du seiest nicht der Gottheit Schuldner, sondern der Natur, weil weder die Natur ohne Gott ist, noch Gott ohne die Natur, sondern beide eins sind und ihre Wirksamkeit nicht eine verschiedene. Wenn du von Seneca etwas bekommen hättest und würdest sagen, du habest es dem Anneus zu danken oder dem Lucius, so wäre damit nicht der, dem du schuldig bist, ein anderer, sondern nur der Name, weil er eben doch die nämliche Person wäre. Du mochtest nun seinen Vornamen nennen oder seinen Namen oder seinen Zunamen. So magst du jenen Natur nennen oder Verhängnis oder Schicksal. Es sind lauter Namen einer und derselben Gottheit, die nur ihre Macht bald so, bald anders ausübt. Auch Gerechtigkeit, Redlichkeit, Klugheit, Tapferkeit, Genügsamkeit sind Güter eines und desselben Gemütes. Du magst von diesem oder jenem unter denselben angesprochen sein, so ist's eben das Gemüt, was dich anspricht.